höre einen Spalt. Den Segen am Altar. Unsere Damen werden eurer Güte würdig sein. Die Farbe ihrer zarten Wangen gleicht dem. Halt ein, du Sünder! Mit weltlichen Gedanken wartest du, hier einzudringen. Wir sind Diener Gottes, erbringen die Tage nur mit Fasten. Und wenn mein Antlitz rot ist, dann nur aus Zorn über euer sündhaft Lachen. Doch deine Nase blüht wie Feuer. Weil grad unter der Nase viele Sünden. Das ist Satans Welt. Moment, ich habe eine Idee. Das ist doch Ihre Börse. Ganz unmöglich. Ich hab doch nicht zwei. Hier. Dann gehört sie uns und zähle alles nach. Prüf genau den Inhalt. Oh, welch schöne Früchte reifen dann, wenn wir auf dieser sündenvollen Erde die Liebe sich mit Demut paart. Ich schätze etwa 50. Nur so wenig. Es reicht für 100 Flaschen. Ihr hochverehrten Herrn, erhöret unser Flehen. Nun gut es sei, führt ihr hier eure beiden Damen. Jüdische Macht, mein Bruder kommt! Senor! Wen suchen Sie, Senor? Ich kann gerade rein. Mein Bruder, mein zukünftiger Bruder, höret mich, ich erkläre ja alles gleich, denn meine Absichten sind alle ehrenwert. Wenn ihr erlaubt, so zieh ich mich jetzt zurück gleich. Ich weise ab sofort. Hier tu ich nicht zu Hasenfuß. Senor! Senor! Nichts! Wieso? Wenn du erlaubst, ihr noch zu fragen, du magst es offen mir ins Auge zu sehen und schaust mir noch mein ganzes Glück. So hör doch, Ferdinand, reg dich nicht auf, ich habe sie doch nicht entführt. Sie ist von selbst gegangen. Betrüger, ihr schlägt den letzten Stückchen. So sind doch Brüder. Niemals betrug ich dich, glaube mir, Luisa. Verteufel mit Luisa. Ich halte es verrückt, Luisa will. Wie sprichst du denn von mir? Schweig, mit deinem Blut wirst du's jetzt mir. Das wird sich zeigen. Thank you. Himmel blau. Heirate Clara schnell ohne Aufschub. Ein Blau und dabei bleibt's, ihr beide seid wohl blind. Wir heiratet hier nur